Also Leute, wollt ihr Movement sein oder was? Dann spielt meine Tracks. Nicht nur mein Blut ist rot, sondern sogar meine Gesinnung. Also Peace, ja.